1. Ein Psalm von David, der für den musikalischen Leiter bestimmt ist. 2. Herr, ich such bei dir Zuflucht, weshalb ich dich bitte, mich niemals scheiden zu lassen, sondern mich aufgrund deiner Gerechtigkeit zu retten. 3. Erhör mich bald und sei für mich wie ein schützender Fels oder ein befestigt Berg, damit mir wirksam Hilfe zu teilwerd. 4. Da du mein Sicherheit und mein Festung bist, wirst du mich am deines Namens willen führen und den richtigen Weg leiten. 5. Befrei mich aus der Falle, die man mir heimlich gestellt hat, denn du allein bist mein Vertigung und mein Schutz. 6. In dein Hand lege ich mein Leben, denn du hast mich erlost, Herr, du Gott, auf dessen Treue ich mich verlassen kann. 7. Waren du die Genogen erblendst, die sich und wertlos Gottsen halten, setz ich mein gesamtes Vertrauen ausschließlich auf den Herrn. 8. Ich werd über dein ne jubeln, weil du mein Ellen beachtet und dich und die Chefen not meiner Seel gekommetest. 9. Du hast mich nicht der Wilko meiner Feinde überlassen, sondern mir stattdessen einen sicheren Raum gegeben, in dem ich mich frei bewegen kann. 10. Erbarm dich meiner, Herr, denn ich befind mich in großer Bedrängnis, mein Körper und mein Seel sind von Kummer und Erschöpfung gesegnet. 11. Mein Leben schwindet vor lauter Gram dahin, und mein Jahr verge hen unter Sufsen, warend mein Kraft aufgrund meiner Schuldnachlast. 12. Wegen meiner zahlreichen Gegner bin ich zum Gespott meiner Nachbarn geworden und sogar mein Bekannten mei den mi aus furcht auf der Straße. 13. Ich bin in Vergessenheit geraten wie ein Verstorbener und werd wie ein Zerbrochenes Gefäß behandelt, das niemand mehr gebrochen kann. 14. Ich hör die Verleumdungen vieler Menschen, die mir von allen Seiten bedrohen, warend sich verschworen mein Leben zu bin den. 15. Trotz dieser Umstand vertrau ich auf dich, Herr, und bekenne fendlich, dass du mein Gott bist, ich gehor. 16. Mein Schicksal liegt in deiner Hand, daher bitte ich dich, mich aus der Gewalt meiner Verfolger und Feinde zu befreien. 17. Lass dein Gut über mir lüchten und rett mich durch dein Neid, damit ich als dein Diener wieder Hoffnung schöpfen kann. 18. Herr, beware mich vor der Schande, die ich dich anruf, und lass stattdessen die Gottlosen scheiten, bisse im Totenreich verstummen. 19. Die Lippen der Lugner sollen zum Schweigen gebracht werden, dasie in ihrem Hochmut und ihrer Verachtung unverschämte den Juba gerecht sagen. 20. Wie unermesslich ist dein Gut, die du für Diogenogen beritholst, die dich ehren und vor den Augen aller Menschen bei dir schut suchen. 21. Du verbirgst sie vor den intrigenden Menschen und schützt sie in deiner Gegenwart vor den bösartigen Angriffen und Verleumdungen anderer. 22. Gepriesen sei der Herr, denn hat mir sein Wunderbar nicht erwiesen, als ich mich in einer belagerten und bedrängten Stadt befand. 23. In meiner Panik dacht ich falschlicherweise, sei von dir verstoßen worden, doch du hast mein Flehen gehört, als ich Lord im Hilf schrie. 24. Lehrt den Herrn, alle sein Getruen, den bewort die Standhaften, waren den Hochmutigen Taten vollständig Virgilt. 25. Sei dieschalb mutig und fast neuen Entschluss, all die volle Hoffnung auf das Eingreifen des Herrn wartet.